Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Brandschutz ausbaufähig, Impfungen in Langendamm und Liebenau muss nach Söhre. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Der Rat der Samtgemeinde Uchte findet am kommenden Montag statt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gasthaus Stiller Winkel in Warmsen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Gebührenvorausrechnung 2016 und 2017 für die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Uchte mit Änderung von Gebührensatzungen. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Samtgemeinde Grafschaft Hoya muss ihren Brandschutz auf neue Füße stellen. Das geht aus dem Feuerwehrbedarfsplan hervor, den ein Brandschutzexperte am Mittwoch dem Feuerwehrausschuss vorgestellt hat. Viele Feuerwehrhäuser seien zu klein. Es bedürfen neue Fahrzeuge, inklusive einer Drehleiter, und Ortsfeuerwehren müssten künftig zusammenarbeiten, so die Schlussfolgerung. Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Langendammer Clausewitz-Kaserne in Nienburg wurden gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten geimpft. Vorausgegangen waren deutschlandweite Ereignisse, bei denen sich Menschen ausgehend von Flüchtlingsunterkünften mit Krankheiten infizierten. Die Impfungen seien aktuell die Regel, das geht aus einer Mitteilung des Arbeiter-Samariter-Bundes hervor. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den Handballverbandsligisten SV Aue Liebenau steht das 10. Saisonspiel an. Auswärts muss die Truppe um Trainer Carsten Thomas bei den Sportfreunden Söhre ran. Diese stehen aktuell in der Tabelle 2 Plätze hinter Aue auf Rang 7. Die haben ja einen super Start hingelegt mit 18-0 Punkten. Und danach haben sie nur noch einen Punkt geholt. Dann haben alles verloren. Die haben zwei Verletzte. Es ist sicherlich was drin. Ist trotzdem eine gute Mannschaft. Ist ein Aufsteiger, aber eine gute Truppe. Müssen wir halt gucken. Aber eine Chance ist sicherlich da. Beginn der Partie ist Sonntag um 17 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.